SWR 2 Forum. Mit dem Thema, wenn das Auge online geht, die schöne neue Welt der Datenbrille. Ich bin Christoph König. Nächstes Jahr werden Ihnen Menschen mit komischen Brillen auf der Nase begegnen. Dann sollten Sie genau aufpassen, was Sie tun. Sie könnten fotografiert oder gefilmt werden, ohne es zu merken. Anfang 2014 soll Google Glass auf den Markt kommen. Eine Brille mit eingebautem Computer, die Videos und Fotos aufzeichnen kann und Informationen über Orte in der Umgebung direkt im Blickfeld anzeigt. Droht uns die totale Überwachung? Oder ist der schnelle Zugriff auf Informationen eine sinnvolle Hilfe in Beruf und Privatleben? Darüber diskutieren wir heute. Professor Paul Lukowitz arbeitet am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern und er gehört einer kleinen, handverlesenen Gruppe an. Herr Lukowitz, Sie dürfen den Prototypen von Google Glass schon jetzt testen. Wie sind Sie denn zu der Ehre gekommen? Google vermarktet oder stellt die Brille zunächst mal nur in Amerika zur Verfügung. Die Firma hat aber auch eine kleine Community innerhalb der Forschung im Wearable Computing Bereich die Möglichkeit gegeben, die Brille auch mal zu testen und damit was zu machen. Und diese Möglichkeit hatte ich. Sie haben sich also dort beworben und man hat Ihnen gesagt, ja, Sie haben die Ehre, Sie dürfen diese Brille testen. So in etwa, ja. Und was bekommt Google von Ihnen im Gegenzug? In diesem Fall ging es wirklich darum, dass wir es testen wollten. Google ist da sehr vorsichtig und Google sagt auch ganz offen, dass die Brille an sich gar nicht als Produkt gedacht ist, sondern es ist eher ein groß angelegtes Experiment mit dem Ziel herauszufinden, wie man die digitale und die physikalische Welt noch näher zusammenbringen kann, wie man den Zugriff auf digitale Daten noch mehr erleichtern kann. Und da ist natürlich sowohl das Feedback von, sage ich mal, der Menschen auf der Straße, als auch natürlich von den Forschern, die sich seit Jahren damit beschäftigen, interessant. Anke Domscheit-Berg ist Vorsitzende des Landesverbands der Piratenpartei in Brandenburg und Datenschutzaktivistin. Frau Domscheit-Berg, hätten Sie auch gerne so ein Gerät? Also für mich ist die Verbreitung von Google Glass Produkten eigentlich eher ein Bedrohungsszenario. Denn Sie haben ja schon angedeutet, man kann damit Fotos und Videos machen, ohne dass das andere Menschen merken. Und ich selber will sowas gar nicht nutzen und ich möchte vor allem auch nicht, dass andere in meiner Umgebung das nutzen. Das wird sich aber vermutlich mit der Verbreitung dieses Produkts gar nicht vermeiden lassen. Und dann haben wir statt ein paar Überwachungskameras, die schon schlimm genug sind und auf allen möglichen öffentlichen Gebäuden sich befinden, plötzlich Millionen von Überwachungskameras, die auf zwei Beinen in der Gegend herumlaufen und ich finde das keine besonders guten Aussichten. Dem würde ich vielleicht gleich mal widersprechen. Also Google Glass ist in keinster Weise dazu gebaut oder geeignet, um zu filmen und auch schon gar nicht, um unbemerkt zu filmen. Dazu ist ein Handy viel besser geeignet und da gibt es ganz, ganz andere Mittel. Eine der Dinge, die Sie bei der Google Glass merken, ist, sobald das Ding eingeschaltet wird, in irgendetwas tut, sehen Sie das ganz deutlich an der Brille. Es ist eine bewusste Entscheidung, die da getroffen wurde, dass man das eben sieht, eben um genau das zu vermeiden. Woran sehe ich das denn? Das Ding leuchtet. Also da ist vorne so ein kleines Display, in dem Sie im Prinzip das Bild mit der Brille sehen können, was Sie fotografieren. Und das Gegenüber kann durch die Spiegelung sogar weitgehend sehen, was gerade auf dem Bildschirm ist, wenn man genau hinguckt. Und das ist etwas, was bewusst so gelassen wurde, einfach um dieses heimlich Filmen eigentlich dieser Diskussion an sich nicht aufkommen zu lassen. Also diese Argumente überzeugen mich nicht. Die Sichtbarkeit der Aktion sehe ich viel, viel weniger gegeben, als wenn ein Mensch mit beiden Händen sich ein Smartphone vor die Augen hält. Denn diesen leuchtenden Bildschirm, den sehe ich nur, wenn ich genau geradeaus direkt vor der Person stehe und ihr in die Brille gucke. Aber wenn ich zum Beispiel die Person im Rücken von mir habe oder neben mir habe oder es sind 10 Meter dazwischen, dann kann ich das überhaupt nicht erkennen. Bevor wir das vertiefen, möchte ich noch die dritte in unserer Runde begrüßen, Professor Karin Harasser, Kulturwissenschaftlerin an der Kunstuniversität Linz. Was halten Sie von der Diskussion? Also ich finde sie in vielerlei Hinsicht typisch und in vielerlei Hinsicht auch total seltsam, denn einerseits bewirbt ihr Google diese Brille, die ja gar keine Brille ist, als ein besseres Smartphone. Und man müsste ja eigentlich darüber diskutieren, warum es jetzt eine neue Fassung des Smartphones geben soll. Und die Dimension, über die davor diskutiert worden ist, diese Google-Datensammelkrake, die sich eben mit Google Glass einfach nur auf mehr Daten ausdehnt, das finde ich natürlich höchst bedenklich. Und es ist mir auch ganz unklar, warum es nicht einen größeren Aufschrei dagegen gibt. Es gibt im Netz durchaus Protest, aber bei uns ist der noch sehr, sehr leise. Also meine Einschätzung ist, da wird einfach eine Tendenz verbreitet, die ohnehin schon längst da ist und die uns in den letzten Wochen ja immer wieder gezeigt hat, wie sehr wir schon eingesponnen sind in datensammelnde Netzwerke, die völlig außerhalb unserer Kontrolle liegen. Einen technischen Punkt möchte ich gern an Professor Lukowitz weiterreichen. Welchen Unterschied macht es denn eigentlich, wenn ich mir jetzt die Technik, die sowieso in einem Smartphone schon vorhanden ist, auf die Nase und vor die Augen setze? Der Punkt ist, dass das so auch nicht richtig ist. Das ist gar nicht Sinn und Zweck der Google Glass. Und ich habe schon vorhin betont, Google Glass ist an der Stelle noch gar nicht als Endprodukt gedacht. Sondern die Frage, die sich Google Glass stellt, ist, gibt es Informationszugriffe, die man gerne durchführen würde, die man aber nicht durchführt, weil es einfach zu viel Aufwand ist, das Smartphone jetzt aus der Tasche zu holen und da jetzt irgendwas nachzugucken, was einfach zu lange dauert und es sich dafür nicht lohnt. Was meinen Sie mit Informationszugriff? Also ich gebe mir einfach als Beispiel, neulich in der Diskussion, da ging es um die Frage, wie man jetzt mit Smartphone-Apps zum Beispiel mal protokollieren kann, was ich jetzt am Tag gegessen habe, so ein bisschen um den Kalorienverbrauch mal zu monitoren. Durchaus eine Anwendung, die durchaus für verschiedene Leute sinnvoll ist. Wenn Sie jetzt in ein Restaurant reinkommen und beispielsweise eine Menükarte vorgesetzt kriegen, dann jetzt sich informieren würden wollen, was da jetzt die einzelnen Gerichte oder was da drauf ist, vielleicht für Kaloriengehalt haben. Da jetzt ein Smartphone ranzuholen, jedes Gericht irgendwie mal einzutippen und abzufilmen, das dauert einfach zu lange. Die Idee in der Google Glass ist, dass Sie jetzt so eine Glas haben, Sie gucken dann kurz drauf, Sie drücken jetzt einmal auf Ihr Touchpad an der Seite, machen dann eben dann ein Foto von diesem Gericht oder was auch immer das ist oder sprechen kurz den Gerichtnamen in die Brille und bekommen dann sofort diesen Kaloriengehalt beispielsweise angezeigt. Aber das heißt, Sie gehen von dem Nutzer aus, der dauernd sich selbst kontrollieren will und am liebsten auch alle Informationen über sich selbst noch jemandem anderen mitteilen möchte. Nein, also das Mitteilen spielt an dieser Stelle eine Rolle, auch das Kontrollieren spielt keine Rolle. Das können auch ganz andere Informationen sein. Das kann zum Beispiel mal die Frage sein, dass ich jetzt hier, wenn ich jetzt besonders fußballfanatisch bin, einfach mal irgendwie unterwegs bin und beispielsweise im Auto unterwegs bin und gucken würde, wie es beim FCK steht. Und das ist natürlich mit dem Telefon wieder sinnvoll noch erlaubt. Und wenn ich so eine Google Glass habe, dann kann ich kurz sagen, okay Glass, was ist der Stand des Spiels? Das finde ich aber jetzt auch ein eher beunruhigendes Szenario, dass jemand im Autoverkehr unterwegs ist und vielleicht auf der Gegenspur mir entgegenkommt und nebenbei guckt er sich Fußballergebnisse an. Ja, das ist der Punkt, Sie brauchen sich nicht anzugucken, Sie kriegen sie angesagt. Ich will hier gar nicht die Bedenken sozusagen beiseite wischen. Es ist so, dass das ganze Szenario dazu führt, dass Sie sowohl mehr Daten abrufen, als auch mehr Daten und mehr Fotos und andere Dinge ins Netz uploaden. Und diese Daten laufen dann natürlich über die Server einer Firma. Mhm. Und das ist genau der Grund, warum die Firma das macht. Also man muss sich mal vorstellen, Google hat jetzt über mehrere Jahre ein paar hundert Leute bezahlt, um diese Dinge zu bauen. Und die sind sich auch darüber im Klaren, dass sie selber eigentlich gar nicht mit der Hardware Geld verdienen wollen. Worum es denn geht, ist im Prinzip den Internet, den Suchtraffic zu steigern. Genau. Das will ich gar nicht leugnen. Ich habe mit dem Ding ja auch gearbeitet und gesehen und bin auch in keinster Weise irgendwo Google abhängig, dass ich die jetzt hier verteidigen möchte. Aber von technischer Sicht ist das Google Glass definitiv nicht dazu gemacht und gemeint, um irgendwelche Videos permanent ins Netz zu stellen oder um zu überwachen. Es geht wirklich darum, den Zugriff aufs Netz, sowohl der Zugriff auf Informationen als auch im Prinzip das Bereitstellen, durchaus auch das Machen von Foto und Stellen, einfach schneller und einfacher zu machen. Es gibt in der Mensch-Maschine-Interaktion so eine berühmte 2-Sekunden-Regel. Das heißt, alles, wofür Sie jetzt 2 Sekunden und länger brauchen, hat eine relativ hohe Hemmschwelle. Also wenn Sie es wirklich brauchen, tun Sie es natürlich. Mhm. Aber so ganz beiläufig zu machen, machen Sie es nicht. Und das Smartphone rausholen, irgendwas machen, das dauert länger als 2 Sekunden. Aber das heißt, die Google-Brille soll einfach die Hemmschwelle senken, dass wir noch mehr Daten für Google sammeln. Also die Google-Brille ist insofern ein Smartphone, wenn ich ein Foto mache und das Ding richtig einstelle, dann verbleibt das Foto zunächst mal auf meine Brille. Also es ist nicht so, dass das Ding jetzt irgendwie automatisch mit dem Netz und mit dem Server verbunden ist. Da habe ich aber andere Informationen dazu gefunden, auch auf Google-Seiten. Denn das, was Google Glass ja insbesondere von Smartphones unterscheidet, ist, dass es alles, dadurch, dass der Speicherplatz gar nicht besonders groß ist auf der Brille, alles sofort auf irgendwelche Server hochlädt. Ich kann nicht mal rausopten und sagen, ich möchte das nicht. Das ist in der aktuellen Version von Google Glass nach den Informationen, die mir zugänglich waren, gar nicht so angelegt. Die Brille ist definitiv darauf angelegt, dass man Dinge direkt hochlädt und sie werden aufgefordert, sich dann in Google Plus einzuloggen. Mhm. Also es ist ganz klar, dass solche Firmen so etwas ja nicht machen aus Nächstenliebe. Ganz sicher Google nicht. Verfolgt das Ziel, zunächst mal eben Netztraffic, Traffic ihrer Server und so weiter zu erhöhen. Aber das Grundkonzept ist etwas, was zunächst gar nicht nur davon lebt und existiert, mehr Daten zu sammeln. Man muss da, glaube ich, schon trennen zwischen dem Missbrauchspotenzial, aber durchaus eben einen gewissen Nutzen, der es hat. Und ich wehre mich so ein bisschen dagegen, das nur in diese negative Ecke zu stellen. Oh Gott, da kommt ja schon wieder etwas, was uns überwachen soll. Und das Gerät ist wirklich nicht primär zum Überwachen gedacht. Es mag sein, dass es dafür nicht gedacht ist, wobei ich doch bestreiten möchte, dass irgendjemand von uns weiß, was tatsächlich der Sinn und Zweck aus Google-Sicht von dieser Datenbrille ist. Keiner von uns kann das so genau wissen. Was aber komplett unbestritten ist, dass Google, Frau Professor Harras hat das ja schon angesprochen, eine ganz besondere Datenkrake ist, nur um ein paar Beispiele zu nennen, welche Gesamtsicht auf einen einzelnen Mensch die Google-Firma haben kann. Viele Menschen benutzen Google Mail für ihre E-Mails. Die werden durchsucht von Google natürlich nach bestimmten Inhalten. Viele benutzen YouTube, da weiß man, welche Filmchen man anguckt oder hochlädt oder gut findet. Bei Picasa, das gehört auch zu Google, da sieht man, welche Bilder man gemacht hat, wo man im Urlaub war und wer da drauf ist. Über Google Plus sieht man die Beziehungen, über Google Suchen, alles, was mich interessiert. Und das können ja durchaus auch mal sensitive Sachen sein, nach denen man da sucht. Und jetzt kommt Google Glass noch dazu. Und mit dem, was Google Glass an Videos aufzeichnet oder an den Fotos, kann man erkennen, wo bin ich, was sehe ich, was mache ich, mit wem mache ich das, mit wem rede ich, was rede ich. Und alles das zusätzlich kombiniert mit dem von Google im Moment ausgeübten mehr oder weniger Zwang zur Nutzung des realen Namens. Das heißt, man kann alle diese Daten zu einem perfekten Personenprofil für eine echte, reale Person verbinden. Und jetzt könnte man sagen, ist ja eigentlich egal, ist ja nur eine private Firma. Diese Firma befindet sich aber in den USA mit ihren Servern und unterliegt dem Patriot Act. Und da sind wir von Google Glass ganz nah am NSA-Überwachungsskandal, der ja gerade wieder hochgepoppt ist. Denn alle diese Daten sind nicht nur für Google da und werden von Google verkauft und benutzt, also auch an Drittfirmen verkauft und benutzt. Es geht nicht nur um Generieren von Traffic, sondern auch um Datenverkauf. Sie sind aber gleichzeitig über den Patriot Act direkt zugänglich für sämtliche Geheimdienste der USA. Und das ist für mich ein Bedrohungsszenario ohnegleichen. Wenn ich das als Bedrohung empfinde und ich möchte mich jetzt in Stand setzen, dieser Datenbrille aus dem Weg zu gehen, brauchen wir jetzt erstmal ein Bild von dieser Brille. Denn ich persönlich weiß eigentlich noch nicht ganz gesichert, wie sieht diese Brille eigentlich aus, Herr Lukowitz. Vielleicht nehmen Sie uns da mal mit in Ihr Labor und wenn Sie jetzt diese Gläser aufsetzen, was sieht man denn da tatsächlich? Wie sieht das Ding aus? Also das Ding ist einfach ein Brillengestell, an dem jetzt hier auf der linken Seite so ein kleines längliches Ding befestigt ist. Das hat die meisten im Netz gesehen. Und vorne an dem Ding ist ein kleines Prisma, da sehen Sie ein Display. Das sieht so aus wie so ein kleiner Bildschirm, der Sie jetzt irgendwie einen Meter vor sich hätten, also einfach durch die entsprechende Projektion. An der Seite von diesem Gerät haben Sie ein Touchpad, an dem Sie verschiedene Multitouch-Gesten ausführen können. Sie haben im Ohrnähe einen Lautsprecher, das ist ein Kopfhörer, der über die Knochen geht, also Sie können was hören, ohne dass jemand anderes was hört. Es hat ein Mikrofon und sensormäßig hat es ein Gyroskop, Beschleunigungssensor und Magnetfeldsensor, also kann praktisch Bewegungen erfassen. Zu der Bedienung ist das so, dass man eben zwei Arten zu bedienen hat. Man kann das Ding aktivieren, entweder durch das leichte Tippen eben auf dieses Touchpad oder es gibt da verschiedene andere Möglichkeiten. Ich kann mal den Kopf heben zum Beispiel und dann geht das Display an und kann dann entweder zwischen verschiedenen Bildschirmen, das sind eben solche Sachen, ich kann Anfragen an Google stellen, ich kann eben Fotos oder Videos machen. Ich bekomme verschiedene, und da kommen wir in die Datenkrakengeschichte, denn die Brille ist eigentlich nur dann vernünftig nutzbar, wenn Sie eben so Dienste wie Google Plus und Google Search nutzen, die Ihnen dann automatisch die Daten streamen, die das System glaubt, dass Sie nutzen. Ja, Sie haben ja diese Brille sicher auch draußen getestet in der Öffentlichkeit. Hat denn irgendjemand erkannt, was Sie da eigentlich gerade im Gesicht tragen? Es hängt davon ab, wo man ist. Also man hat gefragt, die meisten Leute reagierten auch neugierig. Und eben klar, die erste Frage ist immer, filmen Sie mich denn gerade? Ja? Mir ist das gar nicht klar, ist das datenrechtlich überhaupt schon geklärt? Ich habe nämlich gestern zufällig eine Fernsehsendung gesehen. Und da geht es um einen Typen, der auch mit so einer in der Brille eingebauten Kamera durch Europa reist und dann dokumentarische Aufnahmen macht. Und das fand ich irgendwie völlig schizophren, weil der wollte natürlich einerseits mittels dieser Brille besonders authentisch und nah dran sein. Und dann musste er aber dauernd seine Gesprächspartner fragen, ob es ihnen denn recht ist, aufgenommen zu werden. Also es scheint mir ja auch rechtlich noch völlig ungeklärt zu sein, ob das überhaupt zulässig ist. Das Filmen wahrscheinlich nicht. Sie können heute zu Lidl gehen. Es gibt ja diese Action-Cams, die können Sie bei Lidl über Amazon bestellen. Genau. Oder es gibt auch welche so für die Klappe irgendwie in Ihre Hemd. Damit können Sie viel besser filmen, versteckt. Das können Sie in Skihelm einbauen oder Ihr Fahrradhelm. Also ich finde das einfach schade, dass bei der ganzen Diskussion um diese Google Glass oder diesen ganzen Trend, der sehr wohl Diskussionsbedarf hat, diese Fokussierung auf diese Video passiert, das aus meiner Sicht einfach ein Randaspekt ist, der da keine Rolle spielt, weil es viel, viel bessere Möglichkeiten gibt, heimlich zu filmen. Ja, aber das ist also eine gute Frage. Da möchte ich schon widersprechen, denn wenn die Verbreitung von Google Glass breiter sein sollte und man redet ja, Google spricht zumindest davon, dass viele Millionen Menschen das benutzen, dann ist das schon ungefähr so, wenn man sich jetzt überlegt, in irgendeiner Stadt sind ein paar hundert Überwachungskameras verteilt. Die sind fest verschraubt in irgendeinem Gebäude und landen mit ihren Filmchen auf einzelnen Videoscreens. Die muss man einzeln angucken. In der Regel sind sie lokal gespeichert. Mit dem Google Glass wandern diese Überwachungskameras aber auf zwei Beinen überall herum. Und sie wandern in der Regel auch dort herum, wo es immer gerade besonders interessant ist. Auf jeder Demo, an jedem Strand, überall am Eingang eines Swingerclubs vielleicht. Also alles das, was doch eher auch die Privatsphäre betrifft und niemanden etwas angeht. Eher. Da überall laufen die herum und die machen ihre Filmchen nicht von oben aus 20 Metern Entfernung, sondern auf Augenhöhe, direkt in Gesichter hinein. Diese Kameras können hinterherlaufen, wenn sie etwas interessant finden. Man kann Instruktionen bekommen von jemandem Dritten, die andere, die da herumstehen, gar nicht hören. Das haben sie ja beschrieben mit dieser Knochenleitung, dass man da Übertragungen bekommen kann. Die kann man ja auch von Dritten bekommen und auch wenn das jetzt vielleicht noch nicht geht. Das ist nur eine Frage der Zeit, wann das möglich sein wird. Und wir reden eigentlich viel zu wenig darüber. Im Moment wird die Diskussion über Google Glass davon bestimmt, wie schön das Design ist und wie das sehr nach Cyborg aussieht und so weiter. Es wird mir viel zu wenig. Gerade diese Debatte geführt zum Thema Datenschutz. Tatsächlich spielen dann natürlich andere Dinge auch noch eine Rolle. Ich halte es, also neben den Videos, ich halte es nicht für zufällig, dass Google ein Patent angemeldet hat, das der Verarbeitung von Hintergrundgeräuschen dient. Ich würde behaupten, auch wenn ich jetzt mich mit dem Thema jetzt nicht wissenschaftlich befasse, aber ich möchte behaupten, dass eine gute Aufnahme eines Hintergrundgeräusches wie ein Fingerabdruck ist. Und dann kann eindeutig bewiesen werden, welche Person zu welcher Zeit an welchem Ort war und welche andere Person zur gleichen Zeit am gleichen Ort war. Das sind höchst sensitive Informationen, die eigentlich in den Bereich der Privatsphäre gehören und geschützt sein müssen. Mit Google Glass sind sie das aber nicht mehr. Ich bin auch überhaupt kein paranoider Mensch und auch überhaupt nicht technikfeindlich in dem Sinn, aber ich verstehe es nicht so richtig, warum man dann eine Kamera einbaut und schreibt man dann in die Gebrauchsanweisung, aber es ist verboten, mit der zu filmen oder was ist die Idee? Also es muss ja schon eine Gesamtkonzeption geben, für die diese Videoaufnahmen eine zentrale Rolle spielen. Sonst wird man es ja nicht einbauen. Also es hat bisher jedenfalls noch nie funktioniert, eine Technologie auf den Markt zu bringen und im Beipackzettel dann zu sagen, benutzen dürfen sie es aber nicht. Die Kamera ist eingebaut worden, weil man sagt, wenn mich irgendetwas interessiert, wenn ich irgendwo bin, was weiß ich, und ich habe es mal ausprobiert und spiele mal mit ihrem Kind oder mache irgendwas, wenn sie irgendwo hingucken, dann ist das da, wo sich ihre Aufmerksamkeit hin orientiert. Da, wo ich aufmerksam bin, das interessiert mich auch. Und die Möglichkeit dazu sagen, jetzt Foto. Also das ist eigentlich der Grund, warum man jetzt da am Kopf in diese Kamera eingebaut hat, dass man sagt, ich kann also im Prinzip das, was ich in meinem Fokus, meine Aufmerksamkeit befindet, sehr einfach ins Netz übertragen. Das kann natürlich auch missbraucht werden, ich würde das gar nicht leugnen, aber das sind für mich die Fotos, also die statischen Fotos, vielmehr das, was eine Rolle spielt, dass ich einfach viel mehr Fotos mache. Ich würde gerne mich da einschalten und sagen, Sie sprechen dann dauernd vom Missbrauch von einer Technologie. Ich glaube nicht, dass es Missbrauchsfragen sind, sondern es ist ja ganz klar, dass sobald eine Technologie ein Angebot macht, gewöhnt man sich an das Angebot und möchte es dann auch verwenden. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich kein Smartphone-Verwenderin bin und deshalb auch relativ selten nur das Bedürfnis habe, ein Foto zu machen. Also es gibt eine viel, viel engere Kopplung zwischen dem Angebot, das eine Technologie an mich macht, an meine subjektiven Wünsche und Bedürfnisse und dem, was man dann damit tut. Also darum würde ich das gerne weghaben aus dieser Missbrauchsdebatte und sagen, nee, Technologien funktionieren genau so. Sie machen Nutzungsangebote und die wird man dann sich auch angewöhnen. Es gibt keinen per se menschlichen Wunsch, dauernd Kinder zu fotografieren. Das ist was extrem Kulturspezifisches, das genau mit dieser Technologie erst in die Welt gekommen ist. Ich würde aber gerne die Perspektive noch auf einen anderen Aspekt leiten wollen, und zwar auf den, dass Google Glass mehr als alle anderen technologischen Neuerungen, die wir in diesem Bereich hatten in der letzten Zeit, viel mehr die Menschen betrifft, die dieses Google Glass gar nicht haben, die keine Terms and Conditions, also keine AGB akzeptiert haben, die selber irgendwelchen rechtlichen Folgen gar nicht unterliegen, zum Beispiel dem eigentlichen Verbot, unerlaubt oder ohne Genehmigung Menschen zu filmen. Davon ist ja der Mensch rechtlich betroffen, der diese unerlaubten Filmereien macht. Aber die anderen drumherum, die haben weder ein Google Glass gekauft, noch diese AGB gelesen. Sie haben sie nicht akzeptiert und sie interessieren sich vielleicht weder für Smartphones, noch für Google Glass, noch für sonst was, sind aber betroffene Subjekte in dem, was Google Glass tut. Sie sind auf den Fotos drauf, auf den Filmen drauf. Und das sind ja jetzt auch nicht nur Privatpersonen, die betroffen sind. Das betrifft ja auch wieder das Thema Wirtschaftsspionage. Da ist es natürlich auch ein Unterschied, ob ich sehr, sehr auffällig mit einem Handy da irgendwelche Fotos mache und beide Hände hochnehme zum Kopf, das fällt ja auf. Aber wenn ich mich einfach mit dem Rücken zu den anderen stelle, habe eine Brille auf und tippe mal zufällig an der Seite da rechts über meinem Ohr und dann fängt das an, Fotos von Papieren zu machen, die ich mir theoretisch nur angucke, aber eigentlich macht es ja Fotos, weil sie haben ja zu Recht gesagt, da wo der Fokus des Auges hingelenkt ist, da kann ich mit Google Glass am meisten anfangen. Das ist natürlich auch eine zusätzliche Gefahr. Und ich sehe da auf jeden Fall Missbrauchspotenzial, nämlich in dem Moment, wo Rechte verletzt werden und das besonders leicht gemacht wird und diejenigen, die davon betroffen sind, besonders wenig dagegen tun können. Die haben sich auch nie bewusst dafür entschieden, dass jemand anders Google Glass nutzt. Die sind dem einfach ausgeliefert. Aber ich würde sagen, das ist ein Gebrauchspotenzial und kein Missbrauchspotenzial. Man verwendet das Ding ja genauso, wie es gedacht ist. Na gut, wenn ich Windschutzspionage betreibe, dann ist es nicht Gebrauch, sondern es ist Missbrauch. Aber die Frage nach den Gesetzen, diesen Punkt, den möchte ich auch nochmal ansprechen. Man könnte ja der naiven Vorstellung anhängen, wir haben ja auch Richtlinien, wir haben eben Gesetze. Es gibt ein Recht auf Privatsphäre, es gibt ja auch ein Recht am eigenen Bild. Was sagt Google denn dazu, Herr Lukowitz? Von Google, was ganz klar kommt, und das ist etwas, was ich persönlich glaube, man kann sagen, das ist naiv, wenn man eine Firma was glaubt, aber manchmal sagen auch Firmen die Wahrheit. Das, was zumindest in Deutschland die meiste Angst auslöst, eben dieses permanente Filmen, ist, kann ich nur wiederholen, etwas, was bei dem ganzen Konzept von Google Glass komplett im Hintergrund steht. Deswegen sage ich auch Missbrauch. Google hat zum Beispiel auch diese Face Recognition Apps gesagt, die darf man da gar nicht implementieren. Es geht wirklich darum, dass man die Leute dazu verleiten möchte, permanent Inhalte aus dem Netz zu holen. Sie meinen damit die Gesichtserkennung, um das genau zu übersetzen. Da muss ich aber Professor Harasser recht geben. Also das, was eine Technologie an Nutzungsmöglichkeiten hergibt, das wird auch gemacht. Das wird genutzt. Es wird einfach gemacht. Also ich teile jetzt nicht Ihre optimistische Einstellung zu dem, was Google alles eigentlich gar nicht beabsichtigt hat. Aber es ist auch ganz egal, ob Google das beabsichtigt hat oder nicht, weil Millionen Menschen werden es dafür nutzen. Die werden Videos machen und die Batterien werden länger halten. Und das Ganze wird, und das ist ein großer Unterschied zu der erwähnten Actioncam aus dem Supermarkt, diese Dinge werden automatisch per Backup hochgeladen. Und ich wiederhole noch einmal, als Nutzer selbst von Google Glass kann ich das nicht abschalten. Ich kann nicht entscheiden, dass diese Dinge nicht auf einen amerikanischen Server hochgeladen werden. Und damit sind sie automatisch im Zugriff aller amerikanischen Geheimdienste. Ich weiß gar nicht, wer das wollen kann in der heutigen Debatte, wo wir wissen, dass diese Geheimdienste jede Menge Rechte verletzen. Na gut, also das mit der NSA-Affäre, also ich persönlich finde ich auch schockierend. Wobei ich sage, mich hat das insofern nicht überrascht, als ich immer Internetkommunikation als öffentliche Kommunikation betrachtet hatte. Aber es ist ja so, dass die NSA sowieso die ganzen Internetdaten ausspioniert. Also von daher ist es egal, ob sie noch zu Google laden oder nicht. Das ist mir als Antwort zu einfach. Und wenn ich mit meiner Actioncam einen Film mache und der ist nur auf einem kleinen Speicherchip bei mir zu Hause, hat den die NSA nicht. Wenn den Google Glass aber automatisch in die Cloud hochlädt, in den USA gelagert, dann hat das einen Zugriff. Also Sie müssen die Filme definitiv nicht automatisch irgendwo hochladen. Sie können sie auch lokal speichern. Das Backup ist automatisch und man kann es nicht abwählen. Im schlimmsten Fall können Sie halt hingehen und können ein ganz normales Android draufspielen. Aber klar, Sie versuchen, also wenn man die Default-Einstellungen nimmt, dann macht das Ding natürlich automatisch Backup. Ja, man kann die Default-Einstellungen nicht verändern. Das ist genau das Problem. Das heißt also, man kann sich dieser Technik nicht entziehen, Frau Domscheit-Berg. Also Sie könnten uns auch keine Empfehlung geben als Datenschutzaktivistin. Verhalten Sie sich so oder so und dann werden Sie nicht erfasst. Man kann sich davon nicht schützen. Also auch dieses von Google gern benutzte Argument, die Brille fängt ja ein wenig an zu leuchten. Schon wenn ich etwas schräg von der Google Glass Brille tragenden Person stehe, sehe ich das gar nicht. Wenn ich ihr den Rücken zuwende, sehe ich es auch nicht. Wenn ich in einem vollen Bus oder einer vollen Bar bin, mich mit jemand anderen beschäftige, weil ich mich gerade unterhalte, kann ich auch nicht sehen, dass jemand einen Meter weiter mit der Google Glass Brille gerade meine ganze Konversation mit Bild und Ton speichert. Das kann ich nicht erkennen. Ja, was wollen wir denn dann machen? Sollte man es verbieten, ist der Gesetzgeber gefragt. Ist das Ihre Forderung? Ich würde nur ganz gerne einwerfen, klar ist der Gesetzgeber gefragt, aber überhaupt mal den Gedanken zu lancieren, etwas breiter, dass man Smartphones auch ausschalten kann oder dass man überhaupt Geräte ausschalten kann, fände ich auch mal eine gute Idee. Es ist möglich. Man kann wirklich Geräte ausschalten. Ich glaube, wir brauchen zwei Dinge. Wir brauchen auf jeden Fall eine ganz breite gesellschaftliche Debatte und im Unterschied zu Professor Lukowitz bin ich nicht der Meinung, dass die zu viel geführt wird für dieses Thema. Sie wird zu wenig geführt. Wir brauchen aber gleichzeitig auch gesetzliche Regelungen, die Nutzer, solche von Google Glass, aber auch solche, die indirekt davon betroffen sind, dass andere Google Glass nutzen, dass die besser geschützt werden. Datenschutzgrundeinstellungen müssen gesetzlich vorgeschrieben als Standardeinstellung den höchsten Maß an Datenschutz haben. Wenn dann Menschen der Meinung sind, meine Privatsphäre ist mir Schnuppe egal, von mir aus darf jeder alles haben, egal wie viel, wann und wo, da habe ich kein Problem damit, solange man das selbst entscheiden kann. Es muss aber die Grundeinstellung so sein, dass der Schutz maximal ist. Und das ist bei Google Glass absolut nicht der Fall. Da ist das Gegenteil der Fall mit diesem automatischen Backup. Ich würde gerne Ihnen einfach zustimmen. Also das, was Sie sagen, ist, dass man den Leuten die Wahl lassen muss. Man muss zu Google Glass sagen, es ist kein Produkt, das sie kaufen können. Es ist ein Prototyp und aus verschiedenen Gründen so eingestellt. Ich bin der Meinung, wenn das Ding ein Produkt wäre, etwas, was breit verwendet wird, dann müsste man diese Einstellungen defaultmäßig auch anders haben. Aber es soll schon ein Produkt werden, Herr Lukowitz. Das wird ja nicht einfach nur so für einen leeren Raum. Also es ist ein Produkt, es ist ja auch schon im Marketing, es ist der Verkaufszeitpunkt auch im ersten Quartal 2014 schon fest. Also momentan kam jetzt, glaube ich, so eine Ankündigung, dass diejenigen, die zu diesem Explorer-Programm gehören, die Möglichkeit haben, Freunde einzuladen. Das wird also ganz bewusst klein gehalten. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum das klein gehalten wird, weil das einfach ein Produkt ist, das auch in vieler anderer Hinsicht einfach noch nicht reif ist für die Verwendung. Es ist ja, aber der Verkaufszeitpunkt ist kommuniziert, erstes Quartal 2014. Also ich wage es zu bezweifeln. Also Sie werden mit Deutschland und in Europa das Ding mit Sicherheit nicht kaufen können. Und ich würde sehr daran zweifeln, inwieweit dieser Verkauf wirklich jetzt ein offener Verkauf sein wird, sodass dann praktisch jeder hingehen kann und das kaufen kann. Das wird weitgehend dann einfach so sein, dass sich da Leute darum bewerben können und das wird ein bisschen breiterer Kreis sein. Und das ist eine Aussage, die ich aus mehreren Quellen gehört habe und die ich glaube, mit dem Produkt an sich will dort niemand Geld verdienen, worum es geht. Und das ist der Punkt, wo die Diskussion nötig ist. Wie gesagt, es geht darum, noch mehr Traffic, noch mehr Suchanfragen für sich zu reklamieren. Und ich möchte da nochmal betonen, Sie haben gesagt, im Gegensatz zu mir sind Sie der Meinung, dass die Debatte zu weit geführt wird. Das stimmt nicht. Ich finde, diese Debatte über diese gesamte Technologie, das ist eben nicht nur Google Glass, sondern wir müssen eine breit angelegte und gründliche Debatte über diese Technologien und was sie mit unserer Gesellschaft tun haben. Diese Debatte muss, und da stehe ich woanders, als sie insofern offen sein, weil sie nicht nur in die Richtung sein kann, wir können die Technologie beschränken, sondern sie muss in die Richtung gehen, wir können die Technologie nutzen, so dass wir einerseits unsere Rechte nicht verletzen, andererseits aber auch den Nutzen davon haben. Wenn das Auge online geht, die schöne neue Welt der Datenbrille. Jetzt haben wir viel über Technik gesprochen, wir haben auch über Datenschutz gesprochen, was mich jetzt aber auch interessiert. Frau Harasser, was passiert eigentlich mit unserer Wahrnehmung? Wir haben jetzt so ein Display, das praktisch in unserem Blickfeld aufleuchtet. Sind wir denn überhaupt schon so weit, dass wir diese Beschriftung der Realität überhaupt richtig verarbeiten können? Ich habe das Ding ja nie auf der Nase gehabt, aber fand in der Bewerbung oder im Marketing die Sache eigentlich sehr, sehr widersprüchlich, weil einerseits wird Google Glass damit beworben, dass eben eine größere Unmittelbarkeit im Erleben stattfinden kann, also eine stärkere Verschmelzung mit dem, was jetzt gerade im Moment passiert. Und auf der anderen Seite wird eigentlich alles, was in die Wahrnehmung überhaupt aufgenommen werden kann, instantan beschriftet und kommentiert. Und das würde mich auch interessieren, wie sich das dann tatsächlich anfühlt. Für meine oberflächliche Wahrnehmung war es zunächst einfach mal nur ein totaler Widerspruch. Warum will man einerseits näher ran an die Realität, ja, sein ganzes Erleben intensivieren, noch mehr Fotos anfertigen, um dann sich auch später an den intensiven Moment erinnern zu können, und gleichzeitig will man alles sofort einordnen und beschriften und kontrollieren. Das scheint mir ein eminenter Widerspruch zu sein, in dem wir im Moment drinnen stecken. Macht es das Erlebnis denn intensiver, wenn in dem Augenblick ein Fenster in meinem Display aufploppt? Eben, das frage ich mich. So wird es hier beworben. Also zunächst mal ist das so, dass da von alleine gar kein Fenster aufploppt. Also man hat die einfach auch wieder mal Stromspargründe. Das Display ist zunächst mal einfach dunkel. Und man muss es bewusst aktivieren. Und was man mit der Intensivierung meint ist, wenn Sie sagen, Sie interessiert das Fotografieren gar nicht, ja, dann ist es natürlich klar. Aber ich persönlich, also ich habe jetzt zwei Kinder, der Jüngere ist jetzt 2 Jahre alt und ich habe das Bedürfnis, ihn zu fotografieren, und ich genieße das auch später, wenn ich mich mit meiner Frau irgendwo abends auf der Couch setze und wir schauen uns die Fotos von dem Kleinen vor einem Jahr und gucken, wie weit ist denn er gekommen. Und es ist persönliche Einstellungssache. Und da ist einfach mit der Intensivierung gemeint, dass ich anstelle, das Handy rauszunehmen und mich mit dem Handy zu beschäftigen und nicht in Echtzeit zu genießen, was das Kind tut oder was da gerade passiert, im Prinzip beides machen kann. Ich kann das Foto machen, ich kann vielleicht sogar, wenn ich jetzt nicht ein Kind meine, sondern wenn ich irgendwelche Dinge besichtige, meinetwegen irgendwelche Kulturgüter und mich darüber informieren möchte, ich kann eben gleichzeitig leider die physikalische Welt genießen. Und aber gleichzeitig in einem beiläufigen Kanal entweder Fotos machen, Informationen darüber irgendwo einspielen oder Informationen abrufen. Aber warum reicht dann nicht der Genuss an der physikalischen Welt? Also die Fotos, die hergestellt werden auf die Art und Weise, die gibt es ja alle schon 100-Millionen-fach. Also gerade Urlaubsfotos sehen ja immer alle gleich aus. Also ich frage mich auch, was ist der Mehrwert davon, dann das 1.137. Foto auf der Akropolis zu schießen? Warum reicht es nicht, in der physikalischen Welt zu sein, wie sie eben gerade ist? Ist doch prima. Na gut, das ist eine ganz andere Diskussion, warum Menschen Fotos machen, denke ich mir mal. Also bei mir, also wenn es gerade um Kinder geht, muss ich sagen, finde ich das schön, diesen Moment dann irgendwann mal nochmal sehen zu können, wie sich die Dinge entwickelt haben. Was ich mit der Akropolis meinte, ist eben nicht nur das Foto machen, sondern was weiß ich, vielleicht habe ich eine Frage und wissen möchte, was ist denn das da eigentlich? Und anstelle da jetzt im Reiseführer zu blättern und das zu suchen, kann ich das in einer Art und Weise machen, die es mir erlaubt, trotzdem gleichzeitig die Aussicht zu genießen. Jetzt kann man fragen, warum will ich das denn gerade wissen und genieße nicht einfach die Aussicht? Und warum muss es gleichzeitig sein? Warum lese ich nicht davor einen Reiseführer und gehe dann hin und genieße den Aufenthalt? Kann man auch so machen. Manche Dinge fahren wir manchmal so an. Warum das so toll sein soll. Ja, was ich eigentlich noch viel schwieriger finde, sind die Auswirkungen auf soziale Beziehungen. Also meine soziale Beziehung zu Dritten würde das nicht bereichern, wenn die, während sie mir gegenüber sitzen, so eine Brille tragen. Und zwar ganz egal, ob die gerade leuchtet oder nicht leuchtet, ich werde mich unwohl fühlen, ich werde mich dauernd fragen, geht die jetzt gleich an oder geht die an, wenn ich mich umdrehe und auf Toilette gehe oder in die Bar. Also ich werde verunsichert sein und als Mensch, der zumindest ein bisschen Ahnung von Technik hat und auch öfter mal mit Hackern zu tun hat, weiß ich, auch so ein Licht, das angeht, kann man ganz leicht abschalten. Das heißt, ich bin nie wirklich sicher, ob ich nicht gerade in dem Moment aufgezeichnet werde, in dem, was ich tue, in dem, wie ich aussehe, in dem, was ich mache. Und das ist ein Zustand, wie schon Edward Snowden gesagt hat, eine Welt, in der alles, was man tut, jedes Wort, das man sagt, jede Tätigkeit, die man tut, jede Beziehung, die man hat, in der alles das aufgezeichnet und irgendwo abgespeichert wird, in so einer Welt möchte ich nicht leben. Und wenn ich mit so Menschen am Tisch sitze oder auch am Tisch weiter sitzt so jemand, werde ich mich nicht mehr wohlfühlen. Und das ist eine Störung sozialer Beziehungen, die in die Offline, in die physikalische Welt hineinreichen, die ich beunruhigend finde. Das Interessante ist, und deswegen finde ich jetzt diese Diskussion über die sozialen Aspekte auch spannend, ist, dass über diese offensichtliche, einfache und meiner Ansicht auch nicht vordergründig stehende Möglichkeit, diese Videoüberwachung, was anderes geht, hinaus, das sind tatsächlich soziale Interaktionen verändert. Also ich arbeite schon seit 15 Jahren mit diesen Head-Mounted Displays. Die Brillen, diese Displays gab es schon früher. Und habe die teilweise auch schon vorher getragen. Und das Interessante ist zum Beispiel, wenn die jemandem gegenüber sitzen, der so eine Brille aufhat, dann können sie gar nicht vermeiden, dass diese Person, also sie merken halt einfach, dass er ihnen nicht in die Augen guckt, sondern dass sie jetzt aufs Display gucken. Auch die Art und Weise, wenn sie sich überlegen, wenn jeder so eine Brille trägt, jetzt unabhängig von dem Filmen und andauernd zwischen der digitalen und der reellen Welt hin und her pendelt, wie verändert das unsere Art, eben die reale Welt zu nehmen, mit Menschen zu interagieren? Was Sie ja vorschlagen, ist eine seltsame Flucht nach vorne. Man merkt einerseits, dass eben das Zwischenschalten von Medien in Beziehungen, das kann hin und wieder total interessante Auswirkungen haben, es kann aber auch unfassbar nerven, eben niemandem mehr in die Augen schauen zu können, weil dauernd alle rumtippen. Und Ihr Vorschlag wäre jetzt dann sozusagen Flucht nach vorne, nicht versuchen, wieder soziale Beziehungen zu fokussieren, zu verlangsamen, irgendwie sinnvoll anzufüllen, sondern die medialen Schnittstellen unsichtbar zu machen, wenn ich sie richtig verstehe. Und da hätte ich mal meine großen Zweifel. Man könnte ja auch mal sozusagen die Flucht auf die Seite antreten und sagen, warum dauernd diese Medien einschalten in jede Form der Kommunikation? Und wie gesagt, ich bin überhaupt nicht technikfeindlich. Ich finde, dass E-Mail eine großartige Sache sind, Fahrräder sind großartige Technologien. Ich würde nicht dauernd im Reich der unmittelbaren Beziehungen leben wollen. Wir alle sind froh darüber, dass es Medien gibt, die uns auf Abstand halten, die uns Ausweichmöglichkeiten geben. Aber das ist auch das Tolle dran, dass uns die Medien auf Abstand halten und wir das genau auch so mit ihnen umgehen können. Und mit dieser komischen Illusion, da ist gar nichts zwischen uns, damit kann ich am allerwenigsten anfangen. Herr Lukowitz, Sie haben gesagt, seit 15 Jahren arbeiten Sie jetzt mit solchen Kameras und solchen Displays. Was wird in Zukunft noch auf uns zukommen? Es gibt ja Technikpropheten, die sagen, wir werden uns einstellen müssen auf Technik-Körperschnittstellen. Das ist ja der erste Schritt auf dem Weg zur Entwicklung des Cyborgs, oder? Ach, ich weiß nicht, also die Cyborgs-Vision auch schon mit Borg, da denkt man so an Star Trek, Borgs und ähnliches. Wie ich solche Datenbrillen immer gesehen habe, ist, sie können heute in sehr vielen Lebenssituationen, insbesondere im professionellen Bereich, eigentlich gar nicht mehr ohne Technikunterstützung arbeiten. Wenn Sie jetzt ein Auto fahren, dann werden Sie andauernd von der Technik unterstützt und könnten ohne diese Technik gar nicht fahren. Und ich bin ja noch nicht so lange in Kaiserslautern, bin jetzt auch vom DFKI hierher ins Studio gefahren und habe mich auch navigieren lassen. Diese Brillen und was weiß ich, diese Smartwatches, das geht einfach in die Frage, wie kann ich die Nutzung dieser Technik, die ich sowieso nutze, noch einfacher gestalten? Dass man sie noch mehr nutzt, ist eine andere Frage. Was direkte Mensch-Technik-Schnittstellen hat, gibt sicherlich da Potenzial im Gesundheitsbereich. Also ich würde mir selber sicherlich nichts irgendwie einoperieren lassen, wobei, wenn ich blind wäre und die Möglichkeit hätte, dazu zu sehen, dann würde ich das wahrscheinlich anders sehen. Ich glaube, das sind so emotionale Bilder, die Zukunft gar nicht wirklich spiegeln. Die Technik wird immer kleiner, sie wird immer unauffälliger. Es werden sich neue soziale Normen mit dem Umgang mit der Technik entwickeln. Und wahrscheinlich wird sie in 5 Jahren, werden Dinge aufkommen, über die wir heute gar nicht nachdenken. Frau Harasser, wie sehen Sie die technische Entwicklung? Bereitet Ihnen das Magenschmerzen oder sind Sie optimistisch? Weder noch. Das Einzige, was mich daran stört, an vielen dieser Erzählungen, sowohl an den dystopischen, also den Horrorszenarien, als auch an den optimistischen, ist, dass die immer davon ausgehen, dass Technologie und Technologienutzung unvermeidbar ist. Also man tut so, als müsste es sowas wie eine Übertragung von dem evolutionären Gedanken auf die Technik geben. Das muss immer mehr und immer besser und immer kleiner werden. Und das ist das Einzige, was mich enorm dran stört. Es ist alles total vermeidbar. Ich bin hier ins Studio geradelt und hatte eine Stadtkarte aus Papier. Und es funktioniert nach wie vor, man soll es nicht glauben. Also ich bin gut hier angekommen. Und wirklich, das ist das Einzige, was mich sowohl an den negativen als auch an den optimistischen Visionen stört. Es ist nichts unvermeidbar. Man kann sich jederzeit auch wieder gegen eine bestimmte Technologie entscheiden. Und daran würde ich gerne festhalten, dass es gar keine logische Notwendigkeit für irgendeinen nächsten Schritt gibt. Frau Domscheit-Berg, die Piratenpartei gilt ja jetzt nicht unbedingt als technikfeindlich. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie hätten so ein Mitbringsel und würden das zum Parteitag der Piraten mitnehmen, dann wären Sie doch sicher der Star des Tages, oder? Da bin ich mir gar nicht sicher, weil es ist richtig, dass der berufliche Hintergrund sehr vieler Piratinnen und Piraten einer ist, der mit IT-Industrie zu tun hat. Ich selber habe auch 15 Jahre in der IT-Industrie gearbeitet und habe eine sehr hohe Technikaffinität. Gleichzeitig sind die Piraten aber vielleicht durch diesen Vorsprung der Beschäftigung mit diesen Themen auch extrem sensibilisiert, was eben auch die Einschränkungen angeht, die Privatsphäre betreffen. Das heißt, wenn jemand auf so einem Parteitag, wo 1000, 2000 Piraten sitzen, mit so einer Brille auf dem Kopf kommt, glaube ich, dass dieser Pirat ein relativ großes Problem bekommen würde, weil es eine nicht zugelassene Aufzeichnung ist, wo man zumindest Menschen hätte vorher fragen sollen, ob die das wollen. Die anderen wurden ja gefragt, wie sie sich die technische Zukunft so vorstellen. Ich glaube schon, dass es mehr Mensch-Maschine-Schnittstellen geben wird in Zukunft. Ich sehe aber auch ein paar technisch beunruhigende Entwicklungen, die zum Beispiel die Großartigkeit des Internets gefährden, indem die Freiheit des Internets, Stichwort Netzneutralität und anderes, hier gefährdet sind und dem Rechtsgüter in Frage gestellt werden, die offline völlig selbstverständlich sind, zum Beispiel das Briefgeheimnis. Es darf ja nicht jeder einfach so irgendwelche Briefe aufmachen, die in der digitalen Welt aber plötzlich nicht mehr gelten sollen. Und das ist eine Entwicklung, die können wir nicht gutheißen. Und da sind wir auch dafür, dass man in einer zunehmend digitalen Gesellschaft dafür sorgt, dass diese Rechtsgüter weiterhin Bestand haben und die Verfassung auch da gilt. Jetzt wollen wir doch noch mal in die Zukunft schauen, Frau Harasser. Stellen Sie sich mal vor, in 10 Jahren, dann werden wir wieder zurückblicken. Wir treffen uns wieder, diskutieren über das Thema. Was würden Sie sagen, was ist das, was wir heute diskutieren? Ist das ein Meilenstein in der technischen Entwicklung, ein wichtiger Zeitpunkt? Ich denke, es ist schon insofern eine Neuerung zu antizipieren, zu sehen, dass wir an einer Stelle angelangt sind, wo wir uns ganz schwer tun, uns den Offline-Menschen überhaupt noch vorzustellen. Das ist ein Gedanke, der mich ein bisschen umgetrieben hat. Jetzt war auch hier wieder die Rede von sozialen und menschlichen Aspekten in der Technologie. Und ich denke, da sind wir wirklich an einer qualitativ neuen Stelle dran, dass diese Trennung zwischen was ist menschlich, was ist technisch, was sind die menschlichen Aspekte, was sind die technischen Aspekte, einfach immer schwieriger rauszukitzeln sein werden. Also wir sind so gewohnt, ja, unser Leben durchdringen zu lassen von kleinen technischen Helferlein, dass ein Leben ohne eigentlich kaum mehr vorstellbar ist. Und was mich dran nachdenklich stimmt, ist, was das eigentlich mit dem Körper ganz ohne Technologien macht. Also gibt es denn dann überhaupt noch? Das, was wir ohne Medien wahrnehmen können, wird dadurch irgendwie automatisch defizitär. Ich glaube, so würde ich es am besten sagen wollen. Je mehr Technologien da sind, desto defizitärer wird alles, was ohne Technologien auskommen muss. Und da habe ich mir ein ganz schönes Zitat von Elfriede Jelinek notiert zu dieser Frage, wie es um diesen Körper ohne Technologien denn bestellt ist. Sie schreibt nämlich, heute ist vom unvollkommenen Körper zu sagen, dass jeder selbst schuld ist, wenn er ihn hat. Und da, glaube ich, sind wir im Moment dran. Und da würde ich glauben, dass man vielleicht in 10 Jahren rückblickend sagen wird können, da ist eine Entscheidung getroffen worden, wie wir mit diesem unvollkommenen Körper, der nun mal unserer ist, in Zukunft umgehen wollen. Ich finde das eine ganz spannende Debatte und ich glaube, die Entwicklung wird wahrscheinlich in diese Richtung gehen. Ich würde aber gerne den Blick wieder auf das Planetare leiten, nämlich wenn hier vielleicht eines Tages die Rede davon ist, diese Debatte ist sogar schon am Laufen, wenn Menschen gehörlos geboren werden, dass man die Erwartung von außen hat, dass man sich so ein Cochlea-Implantat implementieren lässt, das dann ein künstliches Gehör ermöglicht und die Menschen, die das nicht möchten, also wo die Eltern das nicht möchten, weil sie sagen, es gibt auch die Gebärdensprache, ist nicht unbedingt erforderlich, dass die teilweise von außen angefeindet werden, weil sie dieses technische Upgrade nicht machen. Mhm. Aber während wir hier in unseren Industrienationen kreisen vielleicht darüber reden, dass man nicht nur künstliche Hüftgelenke, sondern irgendwann die schönsten künstlichen Beine hat und noch schneller rennt, werden vielleicht immer noch irgendwo auf der Welt Millionen Menschen an Hunger leiden. Und das sind im Moment 840 Millionen Menschen, die Hunger haben irgendwo auf der Welt, während wir darüber reden, wie man am schönsten hört, am schönsten läuft oder welche Form die schönsten Brüste haben müssen. Auch das ist ja eine Art körperliches Ideal, das irgendwo gepflegt wird. Erwartungen, die an Frauen gerichtet werden. Und solange wir das nicht hinkriegen, uns als ganzer Planet zu betrachten und zu gucken, erstmal müssen die wirklich notdürftigsten Bedürfnisse von Menschen überall auf der Welt befriedigt werden, dass sie eine Behausung haben, dass sie Essen haben, dass sie Bildung haben, Zugang zu Gesundheitsleistungen, alles sowas. Und dann erst davon zu reden, wie wir uns technisch noch perfekter machen können, das fände ich eine wirklich sinnvolle Debatte. Und leider wird die getrennt voneinander geführt und wir versuchen hier immer das absolut Perfekteste aus einem westlichen Menschen für viel Geld zu machen, während woanders für das gleiche Geld mal Menschenleben retten könnte. Und das finde ich eigentlich sehr traurig. Also ich wollte da zwei Sachen sagen. Zum einen, klar, man kann dem, was Sie zuletzt gesagt haben, schwer widersprechen. Umgekehrt kann man natürlich sagen, dass die allgegenwärtige Vernetzung durchaus dazu beiträgt, dass diese Probleme vielleicht auch schneller gelöst werden, weil wir einfach in unserer Gesellschaft viel präsenter werden. Weil eben mit diesen Geräten, und das ist sicherlich so, dass sich jetzt in der dritten Welt nicht jeder ein iPhone leisten kann, aber gerade zum Beispiel die Mobilfunktechnologie hat vielen diesen Menschen ganz andere Möglichkeiten gegeben, sich mitzuteilen, an vielen Dingen zu partizipieren. Es ist noch weit von perfekt und es gibt immer noch den Digital Divide, aber ich glaube, da hat die Technologie eher Positives als Negatives bewirkt. Zu dem Thema der Unvollkommenheit und der Selbstverbesserung. Also ich sehe das ein bisschen mit einem gewissen Schmunzeln immer. Ich habe oft so in der Familie mit Leuten darüber diskutiert, die dann sagen, ja, also mein Kind kriegt jetzt kein Handy, das soll ja lernen, ohne Handy zu leben. Und die Gegenfrage, die ich dann immer stelle, naja gut, bringst du deinem Kind dann auch das Jagen bei, für den Fall, dass der Supermarkt nicht mehr da ist? Es ist einfach so, dass ich habe vor kurzem noch einen schönen Roman gelesen, es hat irgendwie Blackout, ging es darum, was in Europa passieren würde, weil für ein paar Tage der Strom wegfällt. Das ist sehr zu empfehlen, das Buch. Ja, ja, also ein sehr spannendes gruselig. Buch in vieler Hinsicht, gruselig. Ja. Aber das zeigt einfach, wir sind und jetzt einfach von der Technik komplett abhängig. Ja. Wir sind nur die erweiterten Menschen und diese Vorstellung, ich lebe auch ohne Technik, weil ich jetzt kein Smartphone ohne dieses benutze, das ist natürlich komplett naiv, weil ich lebe nicht ohne Technik. Ich wähle mir die Technik aus, die ich nutze. Und das ist richtig so. Wir sollten uns die Freiheit nehmen, uns die Technik auszusuchen. Aber wir sind immer der erweiterte, der komplett technikabhängige Mensch, der ohne die Technik innerhalb von die meisten von uns ein paar Tagen einfach sterben würden. Übrigens hat nach dem Lesen dieses Buches mein Mann beschlossen, jagen zu lernen. Das ist auf jeden Fall Technik-Pessimismus. Ich würde gerne nur ganz kurz daran anschließen. Das eine ist ja sozusagen eine realistische Perspektive darauf zu gewinnen, dass wir alle dauernd in technischen Abhängigkeiten uns bewegen. D'accord. Das zu verneinen ist irgendwie blöder Romantizismus, da sind wir uns alle einig. Das andere ist aber daraus sozusagen irgendeine Unvermeidbarkeit für technologische Enhancements abzuleiten. Also da würde ich sozusagen für mich mal versuchen, eine Linie zu ziehen und zu sagen, nur weil Technologie so omnipräsent ist in unserem Leben, heißt das nicht, dass dauernd eine Verbesserung von Technologien und an der Verschmelzung von Mensch und Maschine gearbeitet werden muss, um eben sowas wie Körperlichkeit immer wertloser zu machen und kleiner zu reden und sagen, brauchen wir vielleicht überhaupt keinen Körper mehr. Also ich würde sagen, das sind zwei verschiedene Dinge und das eine lässt sich nicht aus dem anderen ableiten. Wenn das Auge online geht, die schöne neue Welt der Datenbrille. Darüber haben wir heute diskutiert im SWR2-Forum mit der Datenschutzaktivistin Anke Domscheit-Berg, Professor Karin Harasser, Kulturwissenschaftlerin an der Kunstuniversität Linz und Professor Paul Lukowitz vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern. Vielen Dank, dass Sie mit uns diskutiert haben. Am Mikrofon war Christoph König.